Kapitel 2 Post aus München. Toni stellt sein Fahrrad in die Garage und geht ins Haus. Hallo Toni, na, wie war der letzte Schultag? Fragt seine Mutter. Wie immer, antwortet er. Hör mal, Toni, meine Schwester aus München hat angerufen. Deine Tante muss ins Krankenhaus. Also kommt deine Cousine Christina morgen zu uns. Muss das sein? Fragt Toni genervt. Ja, aber sie ist sicher sehr nett. Und sie ist auch 15 Jahre alt, wie du, meint seine Mutter. Ja und? Ich will jetzt gleich zum Strand, sagt Toni. Aber Toni, zuerst musst du dein Zimmer aufräumen. Warum das denn? Meine Freunde warten am Strand auf mich. Die Socken liegen auf dem Schreibtisch, die Bücher liegen unter dem Bett. Findest du das schön? Fragt seine Mutter. Für Toni ist das ganz normal. Bist du fertig? Es gibt rote Grütze mit Vanillesoße, ruft seine Mutter aus der Küche. Lecker. Bleibst du bis heute Abend am Strand? Fragt seine Mutter. Ja, klar. Hier sind ein paar Brötchen mit Nordseekrabben für dich und deine Freunde. Danke, sagt Toni. Aber komm nicht zu spät. Wir müssen morgen früh aufstehen und deine Cousine Christina am Flughafen in Hamburg abholen.